Du sollst mich, Rodja, nicht verwöhnen. Wenn du kannst, kommst du zu mir. Wenn nicht, werde ich eben warten. Ich werde trotzdem wissen, dass du mich liebst. Und das genügt mir. Ich werde deine Schriften lesen, werde von allen Leuten über dich hören, und dann wirst du auch wieder einmal zu mir kommen. Und was kann ich mir Besseres wünschen? Jetzt bist du ja auch gekommen, um deine Mutter zu erfreuen. Ich sehe es ja. Hier begann Pulcheria Alexandrowna plötzlich zu weinen. Schon wieder weine ich. Achte nicht auf mich, dumme Person. Ach, mein Gott, was sitze ich hier? Rief sie aus und fuhr von ihrem Platz auf. Ich habe doch Kaffee. Ich biete dir nichts an, siehst du, wie groß der Egoismus wird, wenn man alt wird. Sofort, sofort. Liebe Mama, lassen Sie nur. Ich muss gleich wieder gehen. Ich bin nicht deswegen gekommen. Bitte hören Sie mich an. Pulcheria Alexandrowna trat schüchtern zu ihm. Liebste Mama, was auch geschehen sollte, was Sie auch über mich hören sollten, was man Ihnen auch über mich sagen sollte, werden Sie mich trotzdem immer so lieben wie jetzt? Fragte er sie plötzlich, unmittelbar aus dem Herzen, ohne nach Worten zu suchen oder sie abzuwägen. Rodja, Rodja, was ist mit dir? Wie kannst du nur so etwas fragen? Und wer soll mir etwas über dich sagen? Ich werde niemandem glauben, mag kommen zu mir, wer da will. Ich werde ihn einfach hinausjagen. Ich bin gekommen, um Ihnen zu versichern, dass ich Sie immer geliebt habe. Und ich bin jetzt froh, dass wir allein sind. Bin sogar froh, dass Dunetschka nicht zu Hause ist, fuhr er in derselben Aufwallung fort. Ich bin gekommen, Ihnen offen zu sagen, dass Sie, wenn Sie auch unglücklich sein werden, immer daran denken sollen, dass Ihr Sohn Sie mehr liebt als sich selbst und dass alles, was Sie über mich gedacht haben, dass ich grausam sei und Sie nicht mehr liebte, alles nicht richtig ist. Ich werde nie aufhören, Sie zu lieben. So, nun genug. Es erschien mir, dass ich das sagen und damit den Anfang machen sollte. Pulcheria Alexandrowna umarmte ihn schweigend, presste ihn an ihre Brust und weinte still. »Was mit dir geschehen ist, Rodja, weiß ich nicht«, sagte sie schließlich. »Ich dachte die ganze Zeit, wir seien dir einfach lästig, langweilten dich nur. Jetzt aber sehe ich, dass dir ein großer Kummer bevorsteht, und deshalb grämst du dich. Ich habe das schon lange vorausgesehen, Rodja. Verzeih mir, dass ich darauf zu sprechen komme, ich denke aber doch immerzu daran«, und kann in der Nacht nicht schlafen. Diese Nacht hat auch deine Schwester die ganze Zeit wie im Fieber fantasiert und immer wieder deinen Namen genannt. Ich habe manches gehört, aber nicht verstanden. Den ganzen Vormittag ging ich umher wie ein Mensch vor der Hinrichtung. Ich wartete auf etwas, schien ein Vorgefühl zu haben. Und nun ist es eingetroffen. Rodja. Rodja, wohin gehst du denn? Willst du etwa verreisen? Ja, ich verreise. »Das dachte ich mir, aber ich könnte doch nachkommen, wenn du mich brauchst. Ach, Dunja, sie liebt dich sehr. Und Sofja Semjonowna könnte ja schließlich auch mitkommen, wenn es nötig ist. Sieh, ich würde sie ja gern als Tochter aufnehmen. Dmitri Prokofjitsch wird uns schon helfen, die gemeinsame Abreise zu bewerkstelligen. Aber wohin willst du denn verreisen?«